Liebe Freunde und Freunde, ich grüße Sie und euch von meinem ganzen Herzen. Ich freue mich heute Abend bei euch, den konsequenten politischen Freunden und Freunde der Freiheitsbewegung Irans zu sein. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich Folgendes sagen. Die oppositionelle Green Party of Iran ist vor 13 Jahren im Exil gegründet, in Kanada und in den USA. Die Organisation hat Sympathisanten im Ausland, aber auch vor allem unter den Studenten und der technischen Intelligenz im Iran. Green Party of Iran tritt für einen demokratischen, säkularen und atomwaffenfreien und friedlichen Iran ein, der auf Pluralismus, Menschenrechten, Gleichberechtigung der Geschlechter, der Trennung von Religion und Staat und dem Respektieren aller Religionen und der Minderheitenrechte in einem föderalen System zur nachhaltigen Entwicklung Irans beruht. Wir sind auch hinsichtlich der aktuellen politischen Entwicklungen im Nahosten fest davon überzeugt, dass der Hauptfeind unserer Zeit für Freiheit und Demokratie, Frauen- und Homosexuellenrechte weder Imperialismus noch Zionismus noch Israel sind. Der Feind ist Fundamentalismus und das religiöse faschistische System im Iran. In diesem Sinne treten wir deshalb ein für eine gute, konstruktive Freundschaft, insbesondere mit Israel, im Interesse eines modernen Irans und auch zur Sicherheit und Stabilität im Mittleren Osten und gegen den Islamismus und Antisemitismus. Wir fühlen uns solidarisch und verbunden mit denjenigen iranischen Oppositionsgruppen und Systemgegnern sowie nicht-iranischen politischen Kräften, die gegen den Terror des Regimes nach innen und außen sind und sich für die Abschaffung der sich atomar bewaffnenden Mullahs einsetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, der Nahosten erlebt noch nie dagewesene historische Umbrüche. Die arabischen Diktatoren in der Region werden zweifellos die Aufstände der Bevölkerung für Freiheit und Entwicklung nicht überleben. Mit Sicherheit haben die Proteste in Tunesien und Ägypten Schwung von den mutigen Protesten der Millionen Iraner vor 2 Jahren gegen die Farce der Mullah-Präsidentschaftswahlen bekommen. Die friedlichen Proteste wurden durch das System brutal niedergeschlagen und fast zum Stillschweigen gebracht. Sicher fühlen iranische Systemgegner, Regimegegner, sich durch die Proteste im Nahosten und speziell in Syrien ermutigt, gegen das Regime weiterzukämpfen. Darüber sind die Teheraner Machthaber sich sehr im Klaren und haben Angst. Das Mullah-Regime bezeichnet den arabischen Frühling als islamisches Erwachen, was jeden Tag darüber aus dem Munde des religiösen Führers Ayatollah Ali Khamenei und der Regimevertreter auf den ganzen Welt übertragen wird, ist alarmierend. Das Regime bemüht sich im Rahmen einer Expansionspolitik, alle Aufstände und Veränderungen in den arabischen Ländern mit einer Feindschaft gegen den Westen und Israel zu verbinden. General Salami, der stellvertretende Befehlshaber der Revolutionsgarden, ihr weißt, heißt Pasdaran im Iran, betonte im Februar dieses Jahres während des Beginns der ägyptischen Abstände. Ich zitiere: Die Volksbewegungen in den nordafrikanischen Ländern haben unter Einfluss der iranisch-islamischen Revolution begonnen. Was auf die Stärke dieser Revolution im Iran unter der Flagge der Velayate Faqih hinweist. Das heißt, Alleinherrschaft von Führer Ali Khamenei. Diese Proteste, ich zitiere weiter, sind durch den Willen Allahs, also des großen Gottes, bestimmt und werden durch die Anhänger des Führers, die libanesische Hezbollah, Hamas und auch sicherlich Muslimbruderschaften gemeint, intensiv unterstützt, um damit ihren islamischen Weg zu erreichen. Das habe ich für euch von Nachrichtenagentur mehr zitiert. Durch den Willen Allahs bestimmt für die Islamische Republik Iran. Liebe Freundinnen und Freunde, damit stellt besonders ein sich atomar bewaffnendes Mullah-Regime nicht nur eine potenzielle Gefahr dar für die iranische Bevölkerung, sondern auch für aktuelle Freiheits- und Demokratiebewegung im Mittleren Osten und dementsprechend auch für die Stabilität und Sicherheit Israels. 100%. Mit diesen Worten möchte ich darauf hinweisen, dass die diesjährige Mobilisierungsveranstaltung und Proteste des antifaschistischen Bündnisses gegen Al-Quds-Tag, dass wir auch hier sitzen bei der Veranstaltung, in einer besonderen historischen Situation in der Region stattfinden. Das Regime wird sicher dieses Jahr mehr als Vergangenheit sein Möglichstes tun, um die Aufstände in der Region an sich zu reißen, auch für die Intensivierung seiner Menschenrechtsverletzungspolitik im Iran. Eure Aktionen und Proteste habt ihr mit der Solidarität mit der iranischen Freiheitsbewegung verbunden, deren Erfolg der Bemühungen für die Abschaffung des Mullahs-Regimes im Sinne aller Menschen in der Region und der ganzen Welt, aber auch in Deutschland ist. Daher bedanke ich mich im Namen der Green Party auf Iran und aber auch anderen Systemgegner ganz herzlich nochmal für die Einladung. Liebe Freundinnen und Freunde, um sich etwa ein Bild über die Gefahren der Islamischen Republik für den arabischen Frühling zu verschaffen, ist aus meiner Sicht zunächst notwendig, das Wesen der Staatsdoktrin des Mullah-Systems näher zu beleuchten. Da gibt es auch hauptsächlich gewaltige und unvergleichbare Differenzen zwischen dem iranischen Regime mit den meisten klassischen Diktatoren in den arabischen Ländern. Ich habe dieses Modell zum ersten Mal im Café Kritik im Jahre 2007 im Rahmen eines Konferenzes vorgestellt. Danach hat das islamische Regime auch gesagt, Kazım Musavi ist Initiator der Freundschaft der iranischen Oppositionsgruppen mit Israel. Es soll nach Ansichten von Mullahs Regime Neonazis sein, Mitglied der Mossad sein und jüdisch sein. Also ich möchte euch also die Charakteristika des Regimes anhand dieses näher bringen, aber auch im Rahmen meines Vortrages wahrscheinlich frage ich euch auch ein paar Fragen, denn ich werde auch euch bitten, mir eine Antwort zu geben. In der Ideologie und den bisherigen politischen Handlungen des Mullahs-Regimes bilden analog zu den Bausteinen eines Wassermoleküls hier im Bild. Es ist Bild nicht so schön, aber heute haben wir so versucht, besser ging es nicht. Wasser ist die Voraussetzung für Leben aller Systeme. Also H plus O. Ich habe Absicht das mir ausgesucht, wie ich gesagt habe. Wasser ist für Funktionen aller Systeme notwendig, für Produktion, für das Leben. Das heißt, wenn man ein H hier nicht hat, dann ist kein Wasser. Das heißt, kann man nicht dieses Material, sagen wir, für das Leben benutzen, sagen wir so. Bilden Antisemitismus, Menschenrechtsverletzungen des Regimes und die kriegerische Expansion nach außen eine untrennbare Einheit. Das heißt, Plus, Plus und so weiter. Sie funktionieren miteinander. Die Instrumente dazu sind Atombomben. Diese Pfeil, ich habe hier unten gezeichnet. Ja? Dieses Pfeil ist unten. Die Instrumente dazu sind Atombombe und nukleares Raketen. Arsenal und Appeasement-Politik, ihr weißt, wenn man so Wasser herstellen will, braucht da oben, man hat so in der Schule gesehen, zum Beispiel schreibt man Magnesium oder Calcium oder manchmal auch 4 Zentigrad Wärme im Labor, dann kann man dieses Wasser herstellen. Das heißt, wenn auch hier kein Wasser gibt, kein Katalysator gibt, dann haben wir wieder nicht ein Wasser, das für uns als Lebensexerzier ist. Es ist eine andere Sache. Atombombe, das heißt, bringt alles zusammen, eine Verbindung zwischen diesen Elementen und zieht diese Grundpolitik, also Fallen, Politik des Regimes, so schwunghaft nach vorne, beschleunigt. Was will das Regime? Dann hier fällt es etwas. Okay, da hier. Okay. Das ist Zielsetzung. Aber lasst bitte mich ein paar ganz schnell über jede dieser Elemente etwas euch erzählen. Innenpolitik, wir sind da, bei Menschenrechtsverletzung. Basiert das Regime auf der islamischen Ideologie und der Scharia, die mit modernen politischen Werten wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbart werden kann. Zum Beispiel Frauen sind Unmenschen, Entschuldigung, oder zweitklassig oder unrein und so weiter. Alle Facetten der Terrorpolitik der Islamischen Republik konzentrieren sich in seinem apokalyptischen Antisemitismus. Das Regime legitimisiert jeden Aspekt seiner Unterdrückungspolitik mit dem Kampf gegen Israel und bezeichnet seine Opposition und Systemgegner allesamt als Zionisten, welche es total vernichten will. Auch Außenpolitik, die beiden, basiert das Regime auf dem Islam und dessen Ausweitung über die eigenen Landesgrenzen durch das Dschihad, den Heiligen Krieg. eine der ersten Parolen von Khomeini nach seiner Machtergreifung im Jahre 1979 war, dass die Eroberung von Quds, Jerusalem, im sogenannten Al-Quds-Tag über Karbala im Irak führen würde. In Karbala liegt das Grab des dritten schiitischen Imam Hussein, der den Mullahs als ideologisches Symbol für Märtyrerbereitschaft im Heiligen Krieg gilt. Das heißt, Amerikaner sind leichtsinnig, wenn sie es denken, dass Mullahs Regime die amerikanischen Truppen da in Ruhe lassen wird. Der Antisemitismus des iranischen Regimes und seine ideologisch-schiitischen Motive basieren auf der Vorstellung der Wiedergeburt des 12. verborgenen Imam Mahdi und dessen dschihadistischen letzten Krieg zur Säuberung der ganzen Welt von Ungläubigen und Juden. Der globale Herrschaftsanspruch des Mahdismus, der sich anhand in der aggressiven Politik gegen die Baha'i und der Bekämpfung anderer Minderheiten im Iran ausdrückt, sowie die Verleugnung des Holocaust und die Propagierung der Vernichtung Israels, stellen zentrale Bestandteile der Kultur, Frauen- und homosexuellen Unterdrückungs- und territorialen Expansionspolitik mit dem Ziel der Islamisierung nach innen und nach außen dar. Das heißt, wenn eine iranische Oppositionelle kommt und hier sagt, unsere Problematik mit dem Regime ist nur Menschenrechtsverletzung im Iran, Menschenrechtsverletzungspolitik des Regimes, dann hat er die Charakteristik des Regimes nicht kapiert. Das nutzt der iranischen Freiheitsbewegung nicht. Ich werde danach dazu kommen. Bei dem Regime muss man alle drei Elemente miteinander einbeziehen, Atombombe einbeziehen, alles gleichzeitig. Wenn ihr auch hier zum Beispiel eine Nachrichten in der Zeitung oder in Massenmedien oder über Iran-Politik hört, ich bitte euch, dass immer dieses Bild, dieses Modell vorstellen. Warum wir sagen, die Appeasement ist falsch? Warum wir sagen, die Atombomben? Weil mit der Atombombe gesamte Politik aktiviert wird. Werden wird. Es ist keine Trennung da. Ohne die beiden politischen Systeme des Hitler-Nationalsozialismus, Entschuldigung, dass ich es so ganz konkret sagen möchte, ohne die beiden politischen Systeme des Hitler-Nationalsozialismus und des klerikal-faschistischen Regimes von Iran vergleichen zu wollen, stellt aber die, liebe Freunde und Freunde, der globale Anspruch der Mullahs auf islamische Herrschaft unter dem religiösen Führer einer Parallele zur Politik des Nationalsozialismus dar. Nur, dass im Mittelpunkt des ideologischen Sendungsbewusstseins nicht das deutsche Wesen, die arische Rasse oder die deutsche Nation oder das deutsche Volk stehen, sondern die Vorherrschaft einer Religion, Islam, welche nicht weltlich, irrational und kaum kontrollierbar ist. Also, wie die Abbildungen in der zeigt, können wir folgende Schlussfolgerungen ziehen. Erstens. Das Mullah-Regime und dessen Doktrin stellt ein Problem für Frieden und Sicherheit aller Menschen auf der Welt dar, weil es ideologisch und strukturell gesehen nicht reformfähig ist und global agiert. Ich sage hier zu den Appeasement-Betreibern. Im Iran sagt man, dass eine Viper keine Traube gebären kann. Zweitens, zweite Schlussfolgerung. Der während der 33 Jahre der islamischen Herrschaft nach innen und außen betriebene Terror, der Islamismus, der antiwestliche und anti-israelische Kurs können nur durch permanente Militarisierung und Aufrüstung des Systems vorangetrieben werden. Das heißt, die Atombombe, dieser Fall ist im System drin, kann man nicht außerhalb dieses Systems vorstellen. Vorangetrieben werden, was die Weltgemeinschaft mit permanenter Militarisierung, sage ich, was die Weltgemeinschaft 2009 im Zuge der Farce der Präsidentschaftswahlen und Wiederwahl Ahmadinejads durch den religiösen Führer Ali Khamenei beobachten konnte. Liebe Freundinnen und Freunde, der künftige Präsident des Regimes wird auch kein Reformist sein, sondern voraussichtlich eine Figur wie Qasem Soleimani, der Chef der terroristischen Kurztruppe der Revolutionsgarden, welche gerade in Wahrheit der Beherrscher des Irak ist und die Terrorpolitik des Regimes in Syrien und der Region umsetzt. Das heißt, wenn die Deutschen hier kommen, die deutsche Politik, und sagt uns, warte mal, es wird eine Taube rauskommen vom Bauch des islamischen Regimes, von dem. Es ist eine Lüge. Es ist ein Trugbild. Drittens, die Appeasement-Politik, egal welche Couleur, und speziell deutsche und europäische Beschwichtigungspolitik und die Zusammenarbeit mit den Mullahs, stutzende, menschenverachtende System, sie sind in Struktur drin. Anhand dieses Modells. Deshalb können sie auch nicht mit Appeasement-Politik aufhören. Aber wir müssen unseren Druck ausüben. Wie ein Katalysator im System drin. Bis zuletzt werden sie das islamische Regime nicht alleine lassen. Früher oder später, also Zusammenarbeit mit den Mullahs, stutzen den menschenverachtenden System und helfen ihnen früher oder später Atombomben zu bekommen. Und damit den Nahen Osten, ob jetzt mit diktatorischen oder in Zukunft mit demokratischen Systemen, egal, als Geisel zu nehmen und atomar zu terrorisieren. Das ist Perspektive. Es ist egal, ob in Ägypten was passiert danach oder jetzt. Viertens. Mit der Atombombe in den Händen antisemitischer Mullahs, okay, wird eindeutig die Existenz Israels bedroht. Warum? Ich werde es zeigen hier. Darüber hinaus können die atomar bewaffneten Mullahs zum Auslöser eines gefährlichen nuklearen Wettbewerbs und Krieges im Nahosten und der Welt werden. Vor kurzem habe ich selber beobachtet, hat Saudi-Arabien angekündigt im deutschen Sender NTV. Wir müssen nachziehen, sollte der Iran Atombomben entwickeln. Menschenrechtsverletzung. Ich habe am Anfang gesagt, fast hatte die Bewegung im Iran zum Stillstand gebracht. Expansion. Das heißt, ist im Irak, jetzt ermordet in Syrien, Libanon stellt Regierung an der Macht, hilft Al-Qaida und so weiter und so weiter. Aber, ich werde jetzt Fakten nennen. Nebenbei fährt auch seine Atomprojekte fort. Wir haben hier einen Schnittpunkt mit Existenz von Israel. Das heißt, wenn in der Region, im Mittleren Osten, das Regime weiterkommt und Fuß fasst, und Atombombe weitergeht, ob das Regime überhaupt auch Atombomben hat oder nicht, ist für Existenz, Stabilität und Sicherheit Israel eine Gefahr. Aber hier hat es auch einen Schnittpunkt. Hier, da. Da ist es ein Krieg möglich. Weil, wenn man da, wenn man hier technisch studiert hat, Mathematik, weiß, was ich mache. Die Pfeil schneidet hier die Linie von Atombomben. Hier ist ein Krieg. Gibt es hier, ich werde sehr, sehr dankbar sein, wenn eine von euch hier noch eine Zusammenschlussfolgerung mir hier aufzustehen und mir zu definieren. Gibt es noch eine Schlussfolgerung hier? Dass ich nicht sehe. Ich sage es. Das ist Freiheitsbewegung. Das ist Israel. Sind System miteinander verbunden. Das Schicksal des Iran und die Menschenrechte der iranischen Bevölkerung. Ist mit dem Schicksal der Juden und Israel untrennbar und direkt verbunden. Das heißt, wenn Bewegung im Iran siegt, Israel kommt hoch. Wenn Israel Sicherheit da ist, iranische Freiheitsbewegung wächst es an. Wenn jetzt Israel gegenüber der iranischen konsequenten Oppositionellen ein bisschen Distanzen zeigt, das heißt, Israel-Politik jetzt ist gegenüber der Iran-Politik enorm wichtig. Mit ein bisschen Distanz liest ihr drunter. Schicksal des Iran. Und der iranischen Menschenrechte ist mit Schicksal vom Israel und aller jüdischen Menschen auf dieser Erde ist direkt untrennbar verbunden. Bedeutet, zumindest für uns Iraner, muss im Zentrum unserer Menschenrechtsaktivitäten gegen Antisemitismus immer schlagen. Iranische Oppositionelle, die sich nur da beschränken und sich von hier distanzieren und sagen, Antisemitismus ist nicht unsere Problemstellung, das ist eine amerikanische Problematik. Meine Damen und Herren, ihre Aktivitäten geht mit Sicherheit in der Tasche vom islamistischen Regime in Iran und in der Tasche von Appeasement-Politik und Appeasement-Betreiber. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst, dass ich bin auch ein Aktivist von Stop the Bomb. Wir sind auch ein im Bündnis von Stop the Bomb. Deshalb möchte ich auch ein bisschen diesen Teil behandeln. Es ist interessant, dann komme ich auch zu ganz interessanten Aspekten. Ja, mit den Atombomben. Wenn es Atombomben kommt, dann ist es mögliche Atomkrieg in der Region. Liebe Freundinnen und Freunde, gegen diese Sorgen, die wir haben, was ich geäußert habe, suggerieren die Mullahs und deren Lobbys auch hier in Deutschland, dass das Regime ausschließlich an einer friedlichen Nutzung der Atomenergie interessiert sei und arbeitet. Damit wollen sie nur der internationale Gemeinschaft in die Irre führen. Das Regime treibt besonders, gerade jetzt in Anbetracht der Folgen der Entwicklungen und Aufstände in der Region für die Islamische Republik, in zunehmendem Maße mit Tempo sein Atom- und Raketenprogramm voran. Zum Beispiel, ich kann so putze ein bisschen, Mark Fitzpatrick, Direktor des Nichtverbreitungs- und Abrüstungsprogramms des Internationalen Instituts strategische Studien in London hat am 6. Juni 2001 in einem Interview mit Euronews und Reuters hat darüber berichtet und gewarnt. Ich zitiere. Iran hat vor kurzem seine Bemühungen in drei Aspekten, die für ein Nuklearwaffenprogramm nötig sind, intensiviert. Urananreicherung, Expertise in Waffenherstellung und Abschusstechnologie. Parallel zum Nuklearprogramm, Zeynep, ich wollte danach von dir fragen, was Sajil bedeutet, aber komm danach. Parallel zum Nuklearprogramm entwickeln die Mullahs Raketen. Anfang Juli 2011 führten die Revolutionsgarden eine Serie von Militärübungen durch. Dabei wurden unterirdische Raketenlager zur Schau gestellt und Raketentypen getestet, die nukleare Sprengköpfe tragen können. Schon heute sind Sajil-2-Raketen des Regimes in der Lage, Süd- und Osteuropa zu treffen. Im Koran kam ein Wort Sajil. Sajil bedeutet Adler, der auch auf der Fahne vom, also deutschen Fahne ist. Mohammed hatte mit Juden gekämpft und Gott hatte Adler geschickt mit Steinen in dem Mund. Mohammed hat von unten gegen die Juden gekämpft und Gott hatte mit Adler von oben Juden geschossen. Ja, mit den Steinen von dem Mund vom Adler. Die Raketen des Regimes heißt Sejil. Mit unterschiedlichen Rauchweiten, die auch bereits in der Lage sind, Süd- und Osteuropa zu treffen. Die iranische Revolutionsgarde kündigte in einem Artikel an, der am 24. April 2011 in Gerdab erschienen ist, dass sehr ernst zu nehmen ist. Ich zitiere. Der Morgen nach dem Atombombentest, es ist im Portal. Dr. Wahid Baghdadi Haq hat auch zitiert, in einem Artikel, auch gut gemacht, im Achse des Gutens. Der Morgen nach dem Atombombentest ist ein normaler Tag. Es ist ein schöner Tag. Es ist 7 Uhr früh. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen. Im nördlichen Teil der Erde fangen die Menschen in manchen Ländern mit der Arbeit an. Reuters und CNN, Regime schreibt, werden berichten, Iran brachte seine Atombombe zur Explosion. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freunde, also, weder die Einreisepakete, Verhandlungen und Zugeständnisse der internationalen Verhandlungsrunde Iran 6, noch bestehende Sanktionen der Weltgemeinschaft oder die Schaden des zunächst Computervirus in Nuklearversuchsanlagen der Mullahs angerichtet hat, haben es nicht geschafft, das Regime von einer ideologisch-politischen Entschlossenheit, eine nukleare Waffe zu entwickeln, abzubringen. Wie anhand dieses Modells, das heißt, wenn Atombombe nicht da ist, diese Elemente kann man nicht da vorne sehen und alles islamisieren. Deshalb, hierfür, das heißt, Gespräche ist gescheitert. Hierfür wird letztendlich die Rolle der iranischen Freiheitsbewegung sehr entscheidend sein. Okay. Ich habe in meinem Text, es wird so lange dauern, aber ich habe in meinem Text hier einfach geschrieben, auch wie ist die Situation der Menschen im Iran? Wie ist um den Widerstand und die Opposition im Iran bestellt? Und wie wird es weitergehen? Weil auch in Bezug der Stopp der Atomprojekte des Regimes die Kraft der iranischen Bevölkerung, die Situation der iranischen Bevölkerung sehr wichtig ist. Die Wahrheit ist, Unzufriedenheit im Iran sind fast alle. Unzufrieden sind im Iran fast alle. Im Besonderen ist die Situation der jungen Generation sehr explosiv. Die Ursachen für diese explosive Stimmung sind mehr als drei Jahrzehnte Terror und kriminelle bzw. kriegerische Wirtschaftsstrukturen und entsprechende Beziehungen mit Europa und Deutschland. Die iranische Gesellschaft leidet derzeit unter gravierender Umweltverschmutzung, zunehmender Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Prostitution, einer maroden, militarisierten Wirtschaft in der Hand der Revolutionsgarde, Korruption, extreme Armut und vielem mehr. Nach offiziellen Situation des Regimes, Statistiken des Regimes, aus dem Jahre 2009, vor zwei Jahren, leben 80% der iranischen Bevölkerung an und unter Armutsgrenze, während Hunderte von Milliarden Dollar Öleinnahmen für die Unterstützung der dschihadistischen, terroristischen Organisationen in der Region auch für Assad-Regime und für die nukleare und Raketenprogramme ausgegeben wurden oder in privaten Taschen verschwunden sind. Diese Dynamik, 33 Jahre so eine Politik, trug auch in Anbetracht des jahrelangen Widerstands der iranischen Menschen und der konsequenten Oppositionsgruppen gegen die Diktatur sowie des Sanktionsdrucks der Weltgemeinschaft im Sommer 2009 während der Phase von Präsidentschaftswahl zur Auseinandersetzung und Vertiefung der Machtkonflikte innerhalb der Banden im System bei. Der religiöse Führer Ali Khamenei zog aus all dem im Juni 2009 den Schluss, dass das Überleben des Regimes davon abhänge, nicht einmal zum Schein Kompromissbereitschaft zu zeigen. Khamenei bestätigte Ahmadinejad wieder an der Macht, verschob Ahmadinejad mit dem Segen des Führers die Machtverhältnisse zugunsten der Revolutionsgarden, die nun alle Schlüsselpositionen im Kabinett, in der Verwaltung, Wirtschaft, der Öl- und Gasindustrie sowie in der Atombehörde offiziell besitzen. Ich habe bereits in meinem Text in der Broschüre vom Antifaschistischen Bündnis gegen den Al-Quds-Tag 2011 die Situation der Menschenrechte folgend dargestellt. Es werden durch das Regime jede 8 Stunden an Systemgegner hingerichtet und ermordet. Es herrscht heute in Teheran und in den meisten Großstädten Irans eine unausgesprochene Kriegsrechtssituation. Agenten der staatlichen Sicherheitskräfte, Geheimdiensteinheiten und paramilitärische Basiji-Einheiten sowie Mitglieder von terroristischen Hamas- und Hezbollah-Organisationen, die im Iran geschult werden, stehen an strategischen Plätzen in der Stadt und sind mit aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, Schweiz, Österreich, Frankreich, europäischen Ländern importierten Funkgeräten, Tränengas, Giftgas, Handschellen und mit Keulen, Äxten, Messer und andere Waffen beladenen Fahrzeuge ausgerüstet. Willkürlich greifen sie einfach Jugendliche, Studenten und Frauen. Warum hast du kein Kopftuch? Warum ist dein Kopftuch ein bisschen unten oder nicht oben oder umgekehrt? Und verhaften sie. Ihr seid sicher auch über die Verhaftung der iranischen Sportjournalisten auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland informiert. Damit wird durch das Regime eine Atmosphäre der Angst und Terrors geschaffen. Auch hier in Deutschland, auch in Europa. Selbstverständlich zeigt die systematische Repressalienpraxis von Mord, Terror und täglichen Hinrichtungen ihre Wirkung. Liebe Freunde und Freunde, Die meisten Menschen gehen ja auf die Straße, weil sie in Freiheit oder zumindest freier leben wollen und nicht, weil sie dafür gefoltert werden und sich opfern wollen. Wenn man im Iran das Erste will, willst du Freiheit, willst du frei leben, muss man jedoch mit Zweiten sicher rechnen. Das Leben, das ist ein unglaublicher Konflikt. Ich denke, deshalb kann es momentan keinen offenen, friedlichen Widerstand mehr im Iran geben. Denn dieser wird sofort und buchstäblich totgeschlagen. Und jede andere Opposition muss sich ins Private zurückziehen und ist damit wieder keine ernstnehmende Gefahr, sondern die einzige Möglichkeit, ein wenig menschliche Würde für sich selbst zu bewahren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe auch gesehen, dass Stefan einmal auf Facebook geschrieben hatte, ich freue mich heute, dass Kasem bei der Veranstaltung die Differenzen, die Defizite oder positive Seiten beiden Bewegungen im Iran oder was im Nahosten läuft, in beiden Ländern läuft, uns die Differenzen darstellen will. Was ich jetzt hier euch vortrage, es ist auch zum ersten Mal eine Analyse, die ich gemacht habe. Liebe Stefan, diesen Teil des Vortrages widme ich dir. Liebe Freundinnen und Freunde, ich höre trotzdem immer, dass die Iran-Interessierenden sich fragen, warum sind Diktatoren wie Ben Ali in Tunesien und Mubarak in Ägypten in wenigen Wochen durch Aufstände gefallen und die iranische Freiheitsbewegung konnte aber das Mullah-Regime nicht absetzen. Millionen waren auf der Straße im Iran. Es gibt, liebe Stefan, spezielle Gründe, um hier nur einiges zu erläutern. Erstens, es ist bereits über erzeugte Angst durch 33 Jahre Repressionspraxis der Mullahs in der iranischen Gesellschaft gesprochen worden. Angst. Was mit den arabischen Ländern in Qualität und Quantität unvergleichbar ist. In Ägypten haben wir auch Antisemitismus freigelassen. Aber in Ägypten haben wir diese, auch nicht wie den Iran gehabt und haben wir auch nicht. Wie alle anderen müssen sie dafür iranische Bevölkerung auch auf der Schulter dieser Unterdrückung dieses Teiles haben sie auch. Da, Tunesien, nun hat mit dieser Problematik auch nicht mit den Iran zu tun. In der Quantität und Qualität ist unvergleichbar. Allein in Mousavis Amtszeit, der Mousavi, der hier der sogenannte Oppositionsführer der Grünwelle, das auch die Grünenpartei hier ihm unterstützen, allein in Mousavis Amtszeit als Ministerpräsident von 1981 bis 1989 fallen etwa die Massenhinrichtungen von mehr als 20.000 politischen Gegnern in den Gefängnissen Irans, welche im Falle ihrer Freiheit, deren organisatorischen Funktion für den Erfolg der Freiheitsbewegung im Sommer 2009 notwendig gewesen wäre. Auch Millionen Iraner und darunter organisierte Oppositionsgruppen und Systemgegner leben wegen der Verfolgung im Exil, in Deutschland, in Frankreich, in Amerika. Millionen. Die Facebook- und Twitter-Verbindung mit der Freiheitsbewegung ist aber auch nicht genug, um sie voranzubringen. Mit Telefon kannst du nicht Freiheitsbewegung gegen dieses Regime mobilisieren. Zweitens. Die Parolen spielen während der Aufstände eine zentrale Rolle. Hauptparole und Forderungen der Demonstranten in Tunesien und Ägypten war sofort: Ben Ali oder Mubarak muss weg und verschwinden. Ben Ali muss verschwinden. Vom Anfang an. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass am Beginn der Aufstände sehr raffiniert islamistischen Gruppierungen und Organisationen wie Al-Nahza oder Al-Nasser in Tunesien und Muslimbruderschaft in Ägypten sich fast stillschweigend gehalten haben. Sie haben nicht gesagt. Aber Stefan, dagegen stand ein Islamist wie Mir Hossein Mousavi an der Spitze der sogenannten jungen grünen Bewegung im Iran. Seine Parolen und den Anhänger, auch hier in Deutschland bei Demonstrationen, beschränkte sich nur auf: Wo ist meine Stimme? Nicht Khomeini oder Khamenei muss verschwinden. Auch wenn später die Mehrheit der Demonstranten durch Nieder mit dem Khamenei ist, Mousavi mit seinen Forderungen hinter sich gelassen haben. Drittes. Anderer wichtiger Punkt ist die Armeen. In Tunesien und Ägypten haben sich aus welchem Grund auch immer, früher oder später, dafür entschieden, sich gegen Ben Ali und Mubarak zu stellen. Im Iran stehen die Armee und Revolutionsgarden oder Basijis der Mullahs nicht unter ausländischem Einfluss und sie konkurrieren auch nicht miteinander. Sie sind ideologisch, dschihadistisch, direkt für den Schutz des Gottesstaats verantwortlich. Dies ist der fundamentale Unterschied zwischen einem religiös totalitären System und den säkularen, autoritären Diktatoren in vielen arabischen Ländern, deren Existenz sich nicht mehr an eine Person oder Clique als eine Ideologie festmacht. Anderer Punkt. In Ägypten und Tunesien scheint es mir so, dass fast alle Bevölkerungsgruppen an Demonstrationen und Aufständen beteiligt waren. Die Freiheitsbewegung Irans besteht jedoch überwiegend aus der Studentenbewegung, der städtischen Mittelschicht und Frauen sowie der Intelligenz. Sie, Aktivisten, die ich auch genannt habe, diese Schichten, könnten leider Arbeiter, Bauer, Privatunternehmer und Basaris, sehr wichtig, nicht schnell mobilisieren. Im Iran fehlte es insgesamt an organisiertem Zusammenspiel von Massenbewegung, Streiks mit mancher bewaffneten Aktionen zum Schutz der Demonstrationsteilnehmer. Gab es nicht. Das heißt, wenn die Menschen auch einen Stein geworfen haben gegen Basijis, Mousavi, der Oppositionsführer, hatte gesagt: Ach, bitte lass das sein, das System wird umgestürzt, bitte nicht radikalisieren. Der nächste besondere wichtige Faktor ist die Haltung der westlichen Verbündeten von Diktatoren während der Aufstände. Der Westen hat Ben Ali und Mubarak letztendlich nicht mehr unterstützt. Diese Maßnahmen hatten eine starke Botschaft an die Demonstranten gesendet, liebe Stefan, dass Änderungen am Horizont stehen. Man freut sich doch, man kommt wieder motiviert, sich kommt auf die Straße. Damit konnten weitere Aufstände gegen Ben Ali und Mubarak inspiriert werden. Im Vergleich dazu haben die USA, Europa und Deutschland das Mullah-Regime, Mullah-System während der Aktionen, die iranische Bevölkerung gehabt haben, nicht losgelassen. Nicht losgelassen. Claudia Roth kam bei den Demonstrationen hier. Wenn jemand da irgendwelche radikale Oppositionelle gesagt hat, nieder mit dem islamischen Regime, ist von der Bühne, wartet er da, ob das radikal ist oder nicht radikal ist. Dann ist verschwunden. Haben Sie nicht noch losgelassen, damals das iranische Regime? Appeasement Politik hat nicht losgelassen. An eine echte Demokratisierung des Irans, die Westen glaubt nicht daran. Und hat damals sich nur mit einem Oppositionsführer des Regimes, Mousavi, zufrieden gegeben und die demokratisch-säkularen Oppositionskräfte im Iran, auch im Ausland, isoliert und diffamiert. Das ist ein großes Geschenk, damals, bis jetzt und in der Vergangenheit, auch in Zukunft, wenn so läuft, für das Regime in Teheran. Wir können nichts machen. Ruf mal einmal eine Presse hier, sag mal, Kazım Musay will ein Interview über Nahostpolitik. Sie rufen sofort Außenministerium hier an. Kennen Sie das? Sie sagen, oh, das ist eine Umsturzkraft. Wir wollen das nicht, bitte nicht. Ähnliche Sachen sind auch konfrontiert, andere Systemgegner damit. Es gibt aber auch ein gravierendes Problem, dass die Abschaffung des Regimes tatsächlich verzögert. Es muss dies kurz erwähnt werden. Im Vergleich zu den Ansichten des Gegners des Systems in arabischen Ländern, die alle halt gesagt haben, Mubarak ist ein Diktator, muss weg, gibt es bei den vielen iranischen Oppositionskräften, auch für Regime-Change, bis heute keine realistische Analyse und Erkenntnisse über die Charakteristika und globalen Gefahren des klerikal-faschistischen Regimes im Iran. Die Kommunisten sagen, wir haben nur mit dem zu tun. Wir wollen mit Israel überhaupt nichts zu tun haben. Unsere Problematik ist Menschenrechte. Im Menschenrechte gibt es auch Arbeiterklassenunterdrückung. Diese Defizite der iranischen Opposition führen dazu, dass sie die notwendige Öffentlichkeit in westlichen Ländern gegen die Appeasement-Politik für die Freiheitsbewegung Irans nicht mobilisieren können. Wir können nicht. Dies blockiert auch nicht nur den Zusammenhalt und Kooperation zwischen den Systemgegnern wegen der Dringlichkeit der politischen Problematik, sondern hat auch die fatale Folgen bisher gehabt, dass das Regime die Gegnerschaft zu Israel und das Atomprogramm als nationales Konsens darstellen könnte. Hierfür betreiben die orthodoxe, iranische und westliche antisemitische Linke Hand in Hand mit Islamisten, aber auch Neonazis in Europa, in Deutschland und der USA eine gut organisierte, straff organisierte Lobbyarbeit für das Regime. In Medien, Wirtschaft, in Politik. Der Grund ist das. Wenn wir daran arbeiten, Antisemitismus das Regime zu aktualisieren, eine linke oder grünen Anhänger iranischer Herkunft geht und sagt, Israel-Problematik gibt es nämlich in Iran. Das ist eine amerikanische Politik, um den Iran anzugreifen und bombardieren. Weil es da Erkenntnisse fehlt. Wir können nicht allein anhand dieser Analyse das iranische Regime ohne Berücksichtigung anderen umstürzen. Das geht nicht. Weil Appeasement-Politik funktioniert. Liebe Freunde und Freunde, ich komme nun kurz zum zweiten Teil meines Vortrages. Inhaltlich habe ich, wie wieder gesagt, da alles dargestellt. Ihr könnt auch nehmen, aber ich möchte hier ein bisschen inhaltlich diesen Text fühlen. Die Wahrheit ist, dass die EU und USA auch in Konkurrenz wegen Macht und Öl mit Russland und China für die Lösung der politischen Entwicklungen im Nahosten im Moment keinen gemeinsamen Plan finden. Deutschland, der wichtigste westliche Unterstützer des iranischen Regimes, ist nach der Blamage in der UNO bezüglich seiner Enthaltung bei der Verurteilung Gaddafis politisch in der Defensive. Der deutsche Außenminister, der den jetzigen Vorsitz im UN-Sicherheitsrat hat, verurteilt in Worten die Gräueltaten des Assad-Regimes, die deutsche Regierung ist jedoch nicht bereit, Italiens Schritt zu folgen, gestern oder vorgestern, und den Botschafter aus Damaskus abzuziehen. Deutschland redet nur. Schlimmer noch, während man gegen das syrische Regime immerhin verbal vorgeht, gibt es immer noch rege Kontakte zum iranischen Regime. Siehe, also bitte lest, ich will jetzt nicht so vertiefen, ist doch die Bonn-Presseerklärung darüber. Erst kürzlich war laut iranischen Berichten der Leiter der deutschen Nahostabteilung Boris Rogge zu Gesprächen im Iran. Ägypten ist auch ein anderes Beispiel, das momentan einen ungewissen Ausgang zwischen Militärdiktatur und sunnitisch beherrschte Islamische Republik vor sich hat. Die Wochenzeitschrift Sopeh Sadek der Revolutionsgarden zitierte am 18. Juli in einem Artikel von Kamal Halbawi, dem hochrangigen Mitglied der ägyptischen Muslimbruderschaft. Bei dem Artikel betonte Halbawi auf den falschen und den wahren Führer der Ummat. Ummat bedeutet die gesamte muslimische Nation. Bedeutet die gesamte Nation. Für Halbawi, der auch einer der Führer der Muslimbruderschaften ist in Ägypten, ist bereits Ali Khamenei ein wahrer Führer, weil er einen Frieden mit Israel total ausschließe. Diesen Teil habe ich von einem Artikel von Herrn Dr. Wahid Wahdat Haq genommen. Richard N. Haas, der Präsident von Council of Foreign Relations, schrieb am 6. Juli 2011 in Financial Times. Ich zitiere. Inzwischen, schreibt er, die meisten organisierten Gruppen in den arabischen Gesellschaften, die Armee und andere Sicherheitsorgane auf der einen Seite und islamistischen Organisationen auf der anderen Seite seien. Säkular-liberale Gruppen sind in der Regel schwach und geteilt und kaum irgendwie politischer Wettbewerb in naher Zukunft für islamistische Organisationen. Am 29. Juni schrieb auch Mark Lynch, L-Y-N-C-H, in seinem Artikel Tunesiens Neo-Al-Nada im Portal von Middleset Foreign Policy.com. Das sind alle neue Fakten von gestern, vor zwei Tagen. Die aktuelle Entwicklung. Ich zitiere ihn. Die islamistische Organisation Al-Nahda in Tunesien ist bereits im Vormarsch. Die genießt zurzeit nach einer empirischen Untersuchung 30% der Akzeptanz der türkischen Bevölkerung auf der Straße. Die Unterstützung ihrer Konkurrenzorganisationen betragen jedoch nur 10% bei der Bevölkerung. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die politische Rahmenbedingung momentan. Amerikaner konzeptionslos. Ich erinnere mich, vor 4 Monaten in New York Times hatte George Bush, Entschuldigung, wie heißt er? Und Hillary Clinton haben so im Rahmen eines Textes, auch Hillary Clinton veröffentlicht, haben gesagt, Bashar Assad ist ein Reformist. Vor 4 Monaten. Die Situation ist so. Liebe Freundinnen und Freunde, während das Regime selbst seine eigenen Demonstrationen brutal unterdrückt und ermordet, verurteilt es mit Heuchelei die blutige Gewalt gegen die Opposition in Ägypten, Libyen, Bahrain, Jemen. Es lehnt auch die internationale Militäraktionen zur Verteidigung der Aufstände der Bevölkerung gegen Diktatoren ab. Gleichzeitig werden die Unruhen durch das Regime, ich wiederhole nochmal, es ist wichtig, zu einer expansionistischen Islamisierungspolitik instrumentalisiert, um die Hasspolitik auf den Westen, Israel und den religiösen Antisemitismus in der Region voranzutreiben. Die Politik. Für die Mullahs ist jedoch zurzeit Libyen, Ägypten, Tunesien und Golfstaaten trotz aller Wichtigkeit auf lange Sicht nur ein Nebenschauplatz im Vergleich zum Assad-System in Syrien, das ein strategisch wichtiger Verbündeter des Teheraner Regimes ist. Ein Fall, ein Umsturz des Assad-Regimes hat sicherlich eine katastrophale Bedeutung für die Mullahs, weil die wichtigsten Teheran, Hezbollah in Syrien und Libanon, Achse beginnt sich zu schwächen und zu reißen. Die französische Zeitung Le Figaro nannte vor kurzem Syrien den Schlüssel zum arabischen Frühling. Ein Sturz des Regimes in Syrien, schrieb, kann auch das Regime im Iran zum Sturz bringen. Damit ist klar, warum derzeit die iranische Revolutionsgarde und Al-Quds-Brigade bei der Niederschlagung der Aufstände in Syrien direkt und so massiv beteiligt sind. Das iranische Regime hat vorige Woche, es steht in Fars News und Irna, angekündigt, vorige Woche, dass es etwa 5,8 Milliarden US-Dollar Hilfe sowie 300.000 Barrel kostenloses Öl für Assads System gewährt hat. Darüber hinaus wurde gerade wieder eine Waffenlieferung gestern oder heute in der Türkei durch die Mullahs für Bashar Assad beschlagnahmt. Die Bundesregierung und alle deutschen Parteien, die Linke und Grünen, beobachten die Ermordung der syrischen Menschen durch den iranischen Revolutionsgarden Hand in Hand mit dem Assad-Regime, mit Schweigen oder konsequenzlosen Verurteilungen. Sie sagen nichts. Genau wie damals, als die iranische Bevölkerung auf die Straße gegangen ist. Trockene Appelle für die Menschenrechte. Nur keine Taten. So wird die Mullah-System freundliche Nahostpolitik Deutschland zu einer Katastrophe in der neuen Ära der demokratischen Entwicklungen in der Region führen. Liebe Freunde, Freundinnen und Freunde, ich will jetzt nach und nach konkretisieren. Konkret jetzt. Damit hängen mögliche Richtungen der Veränderungen im Nahosten nur noch von der Politik des Westens und insbesondere der EU ab. Wir haben nur drei Optionen momentan im Mittleren Osten. Nur drei Optionen, anderes gibt es nicht, anhand der islamistischen Entwicklungen und Vormarsch des Regimes. Erste Option. Eine Möglichkeit wäre, dass die betroffenen Länder in der Region die Demokratisierung erleben könnten, in denen die jahrelang von arabischen Diktatoren isolierten sozialen und nationalen progressiven Schichten in der Lage sind, Frieden und Wohlstand herzustellen. Der Wunsch nach friedlicher Koexistenz zwischen Israel und Araber wäre eine mögliche langfristige Perspektive. Diese hat keine Chance, wenn das islamische Regime in Teheran nicht gestürzt wird. Das ist eine Inshallah, Mashallah Politik, Wunschpolitik. Wenn Gott will, dann werden die Leute plötzlich auf einmal demokratisiert. Zweite Option. Eine andere Möglichkeit würde, wir sind jetzt in so einer Situation etwa, jedoch zu einem blinden, reaktionären Islamismus führe, der seit Jahren über das religiöse Netzwerk seine Kanäle halten konnte, zum Beispiel Hamas, Hezbollah und Muslimbruderschaften. Und zwar aufgrund des Fehlens der fortschrittlichen Kräfte, die durch das Unterdrückungssystem keine Möglichkeit hatten, sich in der Gesellschaft zu entwickeln und zu organisieren. Vor diesem Hintergrund wird die Rolle der reaktionären islamischen Regimes, das den religiösen Faschismus samt Antisemitismus deutlich verkörpert, lässt nicht los. Und die Bestialitäten stattfinden lässt, sehr entscheidend sein. Das iranische Regime lässt auch nicht los. Das ist auch wieder, dass wir hier sitzen und sagen, inshallah, mashallah, Khamenei auch lässt uns in Ruhe. Diese Variante, es ist auch ein bisschen nicht realistisch. Also, ganz konkret, ich komme nochmal konkretisieren, nochmal, komme ich etwas so mit mir. Okay. Nur 3 Minuten, 4 Minuten. Option, Perspektive dieser Option. Für den Fall, dass die Appeasement-Politik weiter betrieben wird, kann das Mullahs-Regime, wenn es weiterhin die Kraft hat, die Freiheitsbewegung zu unterdrücken, mit der Mobilisierung der potenziellen islamistischen Kräfte, sich zu einer atomaren Großmacht in der Region zu entwickeln. Dritte Option. Was könnte man dringend Machbares tun? Das iranische Regime hat dutzende Mal gezeigt, dass es sich im Falle einer Konfrontation mit dem Westen zurückzieht, aber im Falle einer Beschwichtigungspolitik Widerstand leistet und sogar angreift. Ein neues, beschämendes Beispiel war offenbar ein schmutziger Deal der Bundesregierung mit dem Mullahs-Regime. Ihr weiß darüber schon Bescheid. Darüber hinaus mit den IEH, also es ist auch bei den Aktivitäten des Stop the Bomb und so weiter, habt ihr sicherlich entnommen. Aufgrund der Zeit. Darüber hinaus sind auch die ständige Appeasement-Reisen von deutschen Politikern und Politikerinnen und zuletzt sogar Claudia Roth mit Kopftuch zu den frauenfeindlichen Mördern und Ahmadinejad im Iran sehr katastrophal. Damit unterminiert die deutsche Politik die Wirkung des politischen Drucks der Freiheitsbewegung und hilft mit, das Leiden der iranischen Bevölkerung zu verhindern. Jetzt komme ich zusammen, fasse ich, jetzt kommt 3 Minuten. Das Mullah-System stellt eine Bedrohung für die aktuelle Freiheit- und Demokratiebewegung und Sicherheit und Stabilität in der Region dar. Das religiöse Regime ist nicht reformfähig und auch ebenso unfähig, zukünftige Atomkompromisse zu akzeptieren. Wird niemals akzeptieren. Das System bricht zusammen. Okay. Dies will auch, dessen Sturz ist von elementarer Bedeutung, weil es gefährlich ist. Dies will auch, liebe Freunde und Freunde, die Mehrheit der iranischen Bevölkerung. Fakt ist aber, dass mit der Fortsetzung der Appeasement-Politik die Demonstranten und Oppositionsgruppen auf eigene Faust alleine nicht imstande sind, das Regime im Iran bald abzuschaffen. Wir können nicht. Die Verschärfung der Sanktionen im Bereich der Öl- und Gasgeschäfte ist daher wichtig und unabdingbar, um das Regime von den Mitteln zu verhindern, seine atomare Terror- und Expansionspolitik im Nahosten zu finanzieren. Der Dialog darf nicht mit den Mullahs und deren Lobbys, sondern nur mit den fortschrittlichen Oppositionskräften geführt werden. Diese Maßnahmen würden eine starke Botschaft an die Bevölkerung senden, um einen friedlichen, demokratischen und säkularen Wandel des Systems im Iran herbeizuführen. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Schlusswort. Der arabische Frühling hat seinen Sommer im Iran. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.